So, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Und ich würde den Christian wieder fragen, ob er das so schön machen möchte wie letzte Woche mit der Versammlungsleitung. Aber jemand anders Freiwilliges möchte? Also ich habe es das letzte Mal nicht mitbekommen, also Christian, gib mal Gas. Ah. Christian, du hast eigentlich recht, ich hätte vorher fragen sollen, aber irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass alle hier schreien. Also ich meine, ich würde es jetzt auch machen, aber... Egal. Nächstes Mal machst du's. Okay. Will ich erstmal die Pets aufkriegen, warte mal. Gibt's denn schon Tops? Ich bin mal eben für 2 Sekunden weg. Eins, zwei. Habt ihr mal geschickt. Okay. Wieder da. Obi? Okay, dann vertagen wir nochmal 3 Minuten. Sorry, wieder da. Okay. Habe ich schon was verpasst? Nein. Die Harald ist im Pad, aber nicht hier. Hat das einen Grund? Ich weiß nicht, wen der gerade eingetragen hat. Ich weiß nicht. Der ist ja in der Liste der Editierenden. Oh, ist ja Schulschwänz mit Ansage. Aber gut, egal. Ja, ich sehe, wir haben keine Tipps, da müssen wir uns noch welche ausdenken. Wir haben ja, glaube ich, nächste Woche, dieses Wochenende unsere KMV. Ja, ich hätte vorher noch mal einen Top, bevor wir, das gehört ja auch zu KMV, das Top 1 wäre, ich würde den Siggi noch einfach mal bitten, dass wir so ein bisschen aus der Welt räumen, seine Sorge, die er da hatte, was Pöstchenschieberei angeht. Wenn Siggi nichts dagegen hat, dann würde ich fragen, ob wir da mal eben so ganz locker in der ganzen Runde sprechen können. Ich habe gegen nichts gesagt. Gut. Ja, ich habe das ja gelesen, ich habe es ja auch schon geschrieben und ich habe darüber nachgedacht, ob das jetzt, wir haben ja in der letzten Mumble-Sitzung, habe ich das ja eingeleitet, ich habe bei den Christian gefragt, ob er für die Finanzverwaltung kandidiert und jetzt wird eine bisschen längere Rede, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, wenn jemand anderes kandidieren wollte und das bisher vielleicht nicht so getraut hat, sich zu sagen, dann würde ich dir insofern recht geben, Siggi, dass das einen Kandidaten einschüchtern könnte, dass er dann sagt, jetzt haben die das eh schon alles abgeklärt und dann will ich mich auch nicht dazwischen drängen. Insofern gebe ich dir recht. Jetzt muss man überlegen, wie man sowas handhabt, wegen des Arguments, dass wir eine kleine Truppe sind, weswegen ich auch einfach wissen möchte, wer kandidiert, und ich meine das auch so, wie ich es gesagt habe. Für mich ist das nicht zwangsläufig, dass ich unbedingt kandidieren muss, und ich sehe das tatsächlich sehr entspannt, aber ich möchte, dass ein paar Leute das machen, die es auch konsequent durchziehen würden, und das halt, das glaube ich von mir, das glaube ich auch von ein paar anderen, und je nachdem, wer kandidiert, das habe ich ja schon geschrieben, würde ich auch unter Umständen meine Kandidatur zurückziehen. Sicherlich auch, um zu unterschreiben, mir geht es nicht darum, jetzt ja hier irgendein Pöstchen zu haben. Und dann hätten wir noch das Problem, dass wir, was wir nicht getan haben, aber keiner von uns, wir sollten das, und das ist ja auch zu einer Landeslistenkandidatur üblich, dann wird auch eine Liste aufgemacht und da steht drin, wer kandidieren will. Was vielleicht der bessere Weg gewesen wäre, als das so anzusprechen. Aber ich habe das natürlich, weil wir so eine kleine Truppe sind, nicht so ernst genommen, so wie alle anderen auch nicht. Wie siehst du das denn, Siggi? Also ich habe dazu meine Meinung gesagt. Ich habe so geschildert, wie ich es erfunden habe. Du, andere haben mir geschildert, dass es so gemeint ist. Da bin ich schon nicht dagegen gesessen. Also ich brauche da nicht lange nachdenken. Ich bin nicht so in Ordnung. Ja, wenn du den Eindruck da gehabt hast, deswegen will ich jetzt ja gerade drüber sprechen, dann kann ja auch ein anderer den Eindruck haben. Und für mich ging es darum, wir sind ja hier nur eine Truppe in der Regel immer von 5-6 Leuten. Nach Auswählen, sag ich mal, kommt ja, wir haben ja das jetzt auch nicht irgendwo in der Medienliste oder irgendwo in Wiki großartig umgetan. Ich hoffe, dass wir ja noch ein paar mehr Kandidaten oder mehr Piraten in Kreisordnung sind. Und die kriegen von dieser Diskussion und Kandidatenausstellung gar nichts mit. Und können sie ja auch nicht, weil sie sich da vielleicht nicht einbringen oder noch nicht dabei sind oder was auch immer. Und von daher fand ich das eben für mich persönlich ein bisschen bedenklich. Erinnert mich an alte Strukturen, die die Hüller haben möchte. Aber wie gesagt, ich habe mich gelassen. Ja, wir müssen. Es geht ja auch. Es geht nicht nur darum, dass ich dich belehren möchte oder wir dich belehren wollen, dass das ja nicht so gemeint ist, sondern es geht auch einfach darum, dass man immer wieder sich ja auch dann selber kontrollieren möchte, weil man ja genau da nicht hinkommen möchte, wo du deine Kritik angesetzt hast. Du hast gesagt, du kennst das aus der Vergangenheit zu Genüge, und an vielen Stellen innerhalb der Piratenpartei sehe ich auch Dinge, wo Transparenz verloren geht und wo Kungelei und Schieberei anfängt. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das alle nicht wollen. Also ist das durchaus vernünftig, dass man darüber spricht. Und jetzt ist natürlich, jetzt sagst du, du hoffst erstmal, dass noch ein paar andere kandidieren. Das ist ja auch aber jetzt, sage ich mal, ein entscheidender Unterschied gewesen. Du hättest ja davon überhaupt gar nichts mitbekommen, wenn es nicht öffentlich im Podcast zu hören gewesen wäre. Insofern sage ich mal, zumindest das ist ja schon mal besser, als es bei etablierten Parteien in der Regel auf jeden Fall in der Kommunalpolitik passiert, oder? Bitte? Auf jeden Fall. Ach so, okay, hatte ich nicht verstanden. Sollen wir denn jetzt, wenn es auch kurzfristig ist, so eine Wiki-Liste aufmachen? Das hat er halt schon. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also, ist mir gerade auch auf der Wiki-Seite aufgefallen. Ich puste mal. Harald Eierbeutel, glaube ich, gerade dann. Wer hat sich denn gerade noch daran geschrieben? Ach so, ein Pet. Aber wir unseren kleinen Kreis auf Wiki aufzusetzen, dann mach mal bitte. Das lohnt nicht. Ja, aber das ist immer genau der Punkt. Das ist jetzt ja genau die Überlegung, ne? Ich meine, wenn wir uns alle einig sind, dass wir sagen, wir brauchen das nicht, dann brauchen wir es nicht. Aber dann müssen wir uns im Zweifel auch mangelnde Transparenz vorhalten, weil das Pet finden nur die jetzt drüber sprechen, oder? Pet ist auf unserer Hauptseite im Wiki verlinkt. Okay, wenn es immer auf der Hauptseite im Wiki verlinkt ist, gut. Seht ihr da anders? Wenn die anderen das auch so sehen, ist das für mich in Ordnung. Also wichtig finde ich nur, dass jemand, der sich interessiert, der also unsere Hauptseite auch befindet und dort hochgedruckt sieht, dass da jetzt eine Kreismitgliederversammlung stattfindet, dass er auch sieht, wer bewirbt sich da, wer möchte kandidieren und so weiter, der muss das einfach hin. Ich finde, das ist, wenn man sich dafür interessiert, einsehbar, damit habe ich das in Ordnung. Sigi, ist denn, wenn ich dich jetzt öffentlich fragen darf, ohne eine Antwort zu erwarten, ist das denn für dich ausgeschlossen, dass du zum Beispiel für den Pressepiraten kandidierst? Darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, weil ich erstens meine, dass du das nicht machst und ich kann nicht wissen, warum du das nicht machen solltest. Also meine Kritik hat nicht die Person, habe ich dir aber auch gesagt. Nein, ich habe das auch nicht so verstanden. Also ich wollte ja noch einmal, wir haben eigentlich gar nicht mal drüber telefoniert. Wenn ich der Meinung wäre, das wäre so höllenwichtig gewesen, dann hätte ich dich nochmal extra dafür angerufen oder so, wenn das irgendwas Persönliches gewesen wäre. So habe ich es auch überhaupt nicht empfunden. Aber das soll uns ja eben unterscheiden, dass wir darüber sprechen. Wir machen das jetzt auch öffentlich. Und gut. Aber denk mal drüber nach, vielleicht wäre das ja auch eine Variante. Also ich finde das auch nicht ganz schlecht. Und wenn du zum Beispiel gewählt würdest und ich dann nicht, dann stecke ich nicht den Kopf in den Sand und bin zu Tode beleidigt. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Und wenn du sagst, du willst, dass viele kandidieren, wäre es vielleicht keine so schlechte Idee. Das Schlechteste, was ich finde, wäre, wenn man tatsächlich mit ein paar Leuten da mal irgendwelche Kampfkandidaturen macht. Also das halte ich dann wirklich so gut. Gut, okay. Ja, aber dann seien wir doch mal realistisch. Vielleicht kommt ja eine Überraschung. Aber ich würde wundern, wenn auf der KMV jemand ein vollkommen unbekanntes Mitglied auftaucht und sich zur Wahl stellt. Und wenn er es tut, glaube ich, dass er wahrscheinlich nicht gewählt wird. Das wäre zumindest von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her so, oder? Ja, gut, klar, sehe ich genauso. Man weiß ja auch im Moment überhaupt noch nicht, wer überhaupt im Kreis als Rat vorhanden ist, wer sich vielleicht dieser Tür gehalten hat und man weiß ja gar nicht, welche Leute überhaupt zur Verfügung stehen und so weiter. Gut. Also ich persönlich kann dazu sagen, lasse doch einfach erstmal auf uns zukommen und dann können wir vor Ort noch natürlich mal schauen, was da los ist. Ja, gut, können wir jetzt auch so machen. Ging mir auch nur darum, das vorher so ein bisschen einzuschätzen. Gut, dann hätte ich jetzt meinen Top damit eigentlich schon abgehakt. Können wir mal direkt weitergehen. Kreismitgliederversammlung. Müssen wir denn noch irgendwie was helfen vorbereiten oder ist alles schon geregelt, Tobi? Ja, wir haben einen Raum. Der Raum ist für, ich hatte es ja beim letzten Mal schon erzählt, der ist für maximal 20 Personen. Ich weiß selber nicht mal, wie der Raum aussieht und da ist natürlich die Frage, ob man sich den vorher mal anguckt. Eine Frage am Rande, wo findet das genau statt? Im Burghotel Pass in Öding. Nochmal zur Wiederholung, da ist ja Folgendes schiefgegangen. Das Burghotel ist hier bei mir zu Hause direkt um die Ecke. Klar, ist für mich schön zu Fuß, aber der Grund ist vor allem, dass ich ja darauf stehe, dass wir Internet haben und dann übertragen können. Und deswegen hatte ich das vorgeschlagen, wobei das sicherlich vom zentralen Punkt her nicht der optimale Ort ist. Und beim nächsten Mal gilt, neuer Vorschlag, neuer Ort. Wir haben dann in einer Besprechung, weil der Harald wegen der Einladung zu Recht Alarm gemacht hat, auch mit dem Schnellschuss habe ich dann sicherheitshalber schon mal Öding ohne Abstehung reserviert, damit wir überhaupt eine Lokalität haben. Leider habe ich dann den Fehler gemacht, das für 7 Uhr abends reservieren, habe aber direkt am nächsten Tag Bescheid gesagt. Nur, das hat dann ein Mitarbeiter einfach 15 Uhr eingetragen, ohne zu kontrollieren, ob da nicht doch noch was anderes stattfindet. Und das ist nämlich eine Hochzeit. Also cool, dann können wir erst feiern. Ja, ich hatte auch schon sowas bei Frau Pass, das ist die Chefin, die hat sich dann bei mir entschuldigt und hat gesagt, da haben Mitarbeiter nicht aufgepasst, sagt sie, absolut ab 19 Uhr alles kein Problem, aber 15 Uhr ist ein Problem. Und jetzt sind wir mal mutig und gehen davon aus, dass wir nicht mehr als 20 Leute werden. Und wenn es 25 werden, würden wir das wahrscheinlich auch hinkriegen. Für den organisatorischen Sachen brauchen wir uns wahrscheinlich gar nicht drum zu kümmern, ne? Die ganzen Abfindungsgeschichten mit den Abfindungsunterlagen und so weiter. Ja, das sehe ich aber anders. Ja. So, da müssen wir ein bisschen was selber organisieren, ne? Wie jetzt, da können wir jetzt mal schnell mal ein Brainstorming machen, was wir da brauchen. Jetzt zum Beispiel Drucker, Wahlkabine, Strom, Verkabelung für den Drucker und den Laptop. Dann muss das noch jemand mitbringen, ne? Also ich schreibe mir auf, was ich mitbringe. Der hat bestimmt da ein verschiedenes Papier, verschiedenfarbiges Papier. Weißes Papier reicht. Ist ja egal. Wir wählen ja verschiedene Sachen. Wir wählen also erstmal Treffen von allen möglichen, aber insbesondere dann auch Kreisverband oder Büropiraten, die dann die einzelnen Büropiraten und so weiter, die müssen die Unterlagen ja hinterher auch, also die müssen die zur Landesgeschäftsstelle einreichen und so weiter und so fort. Also von daher finde ich immer schön, wenn das staatlich relevant ist. Gut, ich glaube, wir sollen mal eben kurz vor jemandem treffen, wir uns denn da? Ich würde sogar schon vorschlagen, 1 Uhr. Also ich würde gerne mithelfen, aber ich kann auch nicht genau sagen, wann ich da bin. Ich werde doch alle drauf, ich nach morgens um 8, 9 Uhr losfahren, 4-5 Stunden unterwegs. Ja gut, dann kommst du, wann es geht. Christian, kannst du denn dann, der Harald ist bestimmt dann auch, nee, der Harald, der wird ja auch nicht so früh können, weil der ja noch auf der Flauschkon ist. Reicht nicht eine Stunde vorher? Sollen wir ein Mittelding 1,5 Stunden vorher machen? Mal zwischen 1:30 und 2 trudeln für die Aufbauten. Na gut, dann können wir auch 2 Uhr sagen. Also entweder machen wir 1:30 oder 2. Ja, 2. Ja, 2 Uhr muss reichen. Gut, okay. Hast du einen leicht transportablen Drucker, den du mitbringen kannst? Nein. Ich nehme ich auch nicht. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob der Bauer noch kommt. Einer muss ja akkreditieren. Oder macht Hammer das? Ich denke, das macht Klaus Hammer. Ja. Kann man das irgendwie nochmal abchecken oder so? Ich schreibe Klaus eine E-Mail. Weil dann er muss er dann halt die Daten haben, ne? Damit er abstimmen kann. Die wird er wahrscheinlich nicht von zur Not noch in Öding sich organisieren können. Ich weiß nicht, wie oft der Hammer das denn schon gemacht. Also normalerweise, ich habe das früher auch gemacht, bei anderen Preisverbänden und so weiter und so fort. Also normalerweise hat man dann so ein Köfferchen eigentlich immer dabei, wo solche Sachen drin sind. Ich weiß das auch nicht. Du weißt, der ist ein neuer Vorstand, ne? Der ist erst 2 Monate oder wie lange läuft das jetzt dabei? Ja, aber kann man es jetzt noch nicht 100%ig erwarten. Ja, aber der ist natürlich grundsätzlich da nicht unerfahren. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht, wenn du den sowieso anschreibst, wo wir fragen, also nach, ob er einen Wahlkörper drin hat. Normalerweise haben wir sie. Also Wahlzettel mussten wir uns immer selber drum kümmern. Will ich ihm auch gar nicht aufs Auge drücken, die Mail ist auch schon raus, ich habe mich jetzt schon gefragt, aber das macht der eigentlich nicht. Also Wahlzettel müssen wir tatsächlich selber machen. Na, dann brauchen wir irgendwie so eine provisorische Wahlkur, denke ich mal. Wenn wir nichts finden, bringe ich einen Baby-Pampers-Karton mit. Aber da kann der Adam ja auch mit dienen. Ja, dann muss er noch eine halbwegs geheime Stimmabgabe ermöglichen. Im Zweifel blockieren wir die Toilette oder so. Wenn wir einen zweiten Raum oder Flur oder so, keine Ahnung, zur Not. Haben wir nicht am letzten Mal einfach Wahlplakate irgendwie zusammengebunden und aufgestellt? Das war so ein Plakatständer, glaube ich. Hatte der aus Kursfeld mitgebracht. Also Wahlplakate habe ich noch in der Garage ein paar. Netter Paraborn, der auch schön. Ich stelle mir gerade ein, ich habe eigentlich schon ins Fett da, Planungsfett reingeschrieben. Also wir müssen auch daran denken, dass wir noch Wahlhelfer drehen und festlegen. Und ich weiß gar nicht, haben wir einen Protokollführer dabei? Ja, die brauchen wir auch noch. Einen Protokollführer müssen wir wählen, Wahlleiter. Schreiben wir doch mal eben rein, was wir alles machen müssen. Ich hatte Wahlhelfer gemeint. Ja, aber das weiß alles der Klaus, das wollen wir nicht aufschreiben. Ist üblich, klar. Gut, dann sehe ich hier nur ein Problem beim Drucker. Und den brauchen wir tatsächlich. Das haben wir, das kenne ich eigentlich nicht anders, dass wir immer, also immer jemand hatten, der Drucker dabei hatte. Wer hatte denn beim letzten Mal das Gerät dabei? War das bei Jupp? Schwager. Mein Schwager? Dein Schwager? Ach, du meinst, ach nee. Oder der Halbschwager oder keine Ahnung, irgendwie was so Verwandtschaft deiner Frau da. Das ist der Cousin meiner oder Frau, ja. Cousin, Jens, keine Ahnung. Also wenn ich rechtzeitig da bin, bin ich natürlich auch ein Drucker mit. Was schätzt du denn, Sigi? Oder können wir das einfach so machen, dass du deinen Drucker mitbringst und wenn alle Stricke reißen, ich meine, ich habe hier einen HP Laserjet, den habe ich hier in meiner Abstellkammer stehen zum Drucken, den kann ich im Notfall nehmen. Bin ich natürlich nicht sehr sehr scharf drauf, weil das Ding einfach groß und schwer ist. Wenn ich das da entkabeln und rauswuchten muss, habe ich natürlich keine Lust drauf, aber im Notfall würde ich das machen. Sollen wir es nicht so machen, dass du mich unterwegs anrufst, wenn du abschätzen kannst, dass es nicht funktioniert? Dann, ich meine, gut, ich kann ja auch eben hier rüberrollen und dann hole ich das Ding, das ist ja eh kein Problem. Also ich fahre hier morgens nach los. Normalerweise brauche ich Jochen Hinweg 400 Stunden und bin dann in Rede, also schon später schon da sein. Also 5-6 Stunden brauche ich, dann wäre ich dann 3 Uhr eigentlich immer da. Ja gut, dann würde ich ja sagen, bring den Drucker mit, wenn alle Stricke reißen, habe ich einen. Gut. Okay, was denn noch? Schreib's mal mit auf, ich wir haben eine Materialbox mit von der Wahl, die übergeblieben ist, so ein bisschen. Bitte? Bring mal eine Box mit den mit Werbematerialien mit, die von der Wahl übergeblieben ist. Schreibe ich nur mal auf, damit ich es nicht vergesse. Ach, du bringst sie mit. Ich wollte sagen, ich wüsste nicht, dass ich noch was habe. Außer ungefähr 5 Buttons vielleicht noch und 3 Kugelschreiber habe ich eigentlich nichts mehr. Ja, schade, dass Flörgi ja nicht dabei sein kann. Oh, vielleicht wird das Ding noch so eine Erinnerungsmail raufjagen. Ist das relativ einfach oder ist das der Copy-Google? Bislang ist das, vergiss es. Wir versuchen es und die kommt dann nächste Woche an. Okay. Deswegen machen wir ja den KV-Pyro-Piraten, was auch immer, Dings, dann ist das vorbei. Wer von uns hat denn jetzt all diese Datenschutzverpflichtungen und Schulungen gehabt? Christian, du, ich und wer noch? Aua. Sonst wüsste ich keinen. Ich glaube, der Sigi sollte das auch noch machen. Das ist ja eine Aktion. Ja, du musst einmal ein Formular, ein Datenschutzformular unterschreiben. So, die Piraten finden das ja doof, wenn man Daten weiterverkauft oder so oder derartige Geschichten. Und du musst an einer Schulung teilnehmen. Die Schulung, die findet, ich glaube, einmal im Monat oder zweimal im Monat statt. Das ist bei Mumble. Und dann musst du dir ungefähr 1,5 Stunden Vortrag anhören. Und danach bist du gelistet als geschult und für ein Jahr. Und dann darfst du auch an solche Sachen einsehen. Die intellektuellen Anforderungen der Schulung dann, ne? Das ist, ich kann dir aus Erfahrung sagen, das ist eine ganz harte Nummer, nicht wahr, Christian? Oh, Mann, ganz schwer. Du musst aufpassen, dass du nicht auf den Tisch, wenn du Kopf knallst, wa? hey, wir zeichnen auf, Leute. Ich war, glaube ich, bei einer der ersten, seit die mir jetzt so professionell machen, dabei. Da hat das Tool, wo sie die, man kann so diese Präsentation, diese PHP-Präsentation in diesem Tool online stellen. Da waren halt zu viele User für da, um gleichzeitig zu gucken. Deswegen zieht sich ja vielleicht manchmal auch in die Länge. Gut, haben wir da noch was zur Kreismitgliederversammlung, was wir noch klären müssen vorher? Fällt nichts ein. Damit wir noch einen Top haben, schreibe ich nochmal einen rein. Hübsch. Top 2 GEMA und Top 3 Meldegesetz. Habt ihr, ist jetzt eine rein rhetorische Frage, habt ihr all den Podcast mit Bruno Gerd Kramm gehört? Ich deute das Schweigen mal als Nein. Du meinst das zu GEMA? Bitte? Zu GEMA? Oder was meinst du? Ja, ja. Ich habe das reingehört. Ich habe zwar noch einen Voll drauf, aber ich habe das schon mitgehört. Also ich muss den selber nochmal hören, weil da, finde ich, kam ja wirklich ziemlich viel Input rüber. Also bisher habe ich mir das nur einmal angehört und muss das also auch nochmal sichern und selber draufschreiben und so weiter. Noch bin ich dann nie verstanden. Ich würde aber auch allen anderen raten, sich das anzuhören. Deswegen, das war ja der Anlass. Deswegen habe ich den Podcast ja gemacht und ich muss sagen, ich fand es, abgesehen davon, dass ich Bruno sehr unterhaltsam fand, war das ja wirklich sehr informativ. Und alle Tricks und Lücken, die ich mir so überlegt hätte als Gastronom, hätten ja zumindest ohne weiteres schon mal gar nicht funktioniert. Und das Wissen ist ja schon mal echt vorteilhaft. Das bedeutet, dass Bredouille, in der die stecken, eigentlich noch viel heftiger ist, als ich eigentlich dachte. Aber Sigi, wenn wir dann da rumlaufen, dann brauchen wir schon mal keine Tarifmodelle im Kopf haben, weil das haben wir ja schon gelernt, die Tarife, die kann man gar nicht im Kopf haben. Das kriegt ja nicht mehr die GEMA aus dem Kopf hin. So war. Ich suche den dann nochmal eben raus, den Link. Herr Versammlungsleiter. So. Haben wir ja Top 2 geschlossen, wenn ich das richtig sehe. Von mir aus schon. Dann gehen wir rüber zu Top 3. Dann teile ich dir das Wort, Tobi. Ich schlage vor, wir verschieben Top 3 auf nach der KMV. Okay. Ja, aber dann haben wir es beim nächsten Mal noch wieder in der Liste stehen. Ich gucke ja auch immer runter, was noch wieder mitgetragen werden muss zum nächsten Mal. Ich habe jetzt hier noch 2 nicht gescannte Briefe liegen. Ich denke, ihr seid alle Mail-Client fit. Ihr braucht also alle nur noch ein Meldegesetz filtern. Deswegen habe ich immer das Stichwort Meldegesetz mit Stadt in den Betreff gesetzt. Und dann kann man sich die Dinger ja alle angucken. Aber ich glaube, da müssen wir mit mehreren Leuten die Arbeit aufteilen, dass jeder sich so ein paar Städte vornimmt, denn sonst ist das für einen wohl ein bisschen viel. Ich könnte natürlich die Akte auch so richtig mit dem Papier einfach mitbringen zur KMV. Mach gleich hin. Wenn ich meinen Drucker dabei habe, vielleicht damit ausprobieren, dann würde mir das Ganze gerne mal so ein bisschen ineinander reinfallen. Also als E-Mail müsstest du die alle vorliegen haben, ne? Ja, komischerweise kann ich irgendwelche Dateianhänge manchmal nicht öffnen. Ja, weil einen Kopierer habe ich nicht. Wenn die da bei passenden Kopierer haben, dann kann man die ja gerne kopieren. Mit meinem Drucker kann ich die. Ja gut, dann kannst du es ja machen. So, hat sonst noch jemand Top? Sind denn alle Anwesenden, die heute da sind, schaffen die das denn interessehalber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht zur KMV? Also ich wollte kommen. Ja, ich fahre da mit Adam. Cool. Und der Crawler, der uns den ganzen Abend hier schon anschreit? Ich glaube, der hört uns gar nicht. Aber ich glaube, wenn der eine Gelegenheit hat, wird der bestimmt auch kommen. Beim Bauern gehe ich ja auch mal davon aus, der faire Pirat ist dabei. Und dann haben wir ja schon mal eine Chance, dass wir so gegen 10 Leute auf jeden Fall schon mal sein werden. Dann ist es ja nicht ganz so mager. Wie ich verstanden habe, die aus Gronau, zumindest der Stefan aus Gronau, der wollte kommen. Ja, ich hatte meine Piratenfrau schon mitgezählt, plus 2 Kinder, aber die sind ja nicht stimmberechtigt. Ja, dann muss man nächstes Mal ändern auf dem LPT. Nein, gut, dann sind wir ja beim Ende angekommen, oder? Ich glaube, damit können wir den offiziellen Teil beschließen. Genau. Würdest du damit den offiziellen Teil dann beschließen, Christian? Ja, dann beenden wir die Aufzeichnung.